Politische Kinder. Ein Gespür für Rangordnungen entwickeln Kinder sehr früh. In einem Versuch sahen Kleinkinder einen Zeichentrickfilm, in dem zwei abstrakte Figuren, ein kleines und ein großes Rechteck, aneinander geraten. Wobei das kleine Rechteck das große so lange attackiert, bis dieses zur Seite weicht. Kinder sind bei diesem Szenario sichtbar erstaunt. Sie sind hingegen wenig überrascht, wenn es umgekehrt abläuft. Das deutet darauf hin, dass sie die Situation als unnatürlich empfinden. Also schon die Annahme gebildet haben, normalerweise haben große Rechtecke mehr zu sagen als kleine. Als Erwachsene erkennen wir einen dominanten Gesichtsausdruck schneller, als ein Wimpernschlag dauert, weil wir so sehr für Macht und Status sensibilisiert sind. In einem Experiment mussten Testpersonen Fotos von Menschen einschätzen, die entweder mit vorgeschobenem Kinn dem Betrachter ins Gesicht starrten oder verschüchtert nach unten blickten. Die Bilder blitzten nur 40 Millisekunden lang auf, eine 25. Sekunde, gerade oberhalb der Wahrnehmungsschwelle, so lang, dass die Versuchspersonen nur sagen konnten, dass sie irgendetwas gesehen hatten. Dennoch urteilten sie relativ verlässlich darüber, wer auf dem Foto einen dominanten und wer einen unterwürfigen Blick hatte. Menschen, die Autorität ausstrahlen, haben es auch in der Politik leichter. In Platos Schrift Politeia sagt Sokrates sinngemäß, dass Demokratien nicht funktionieren, weil das Volk unfähige Anführer aus seiner eigenen Mitte wählt. In seinem Gleichnis wollen unqualifizierte Matrosen auf einem Schiff Kapitän spielen und das Ruder selbst in die Hand nehmen. Die Demokratie kommt bei Platon nicht gut weg. Seine antidemokratische Staatstheorie ist sicherlich aus vielerlei Gründen fragwürdig, aber seinen Pessimismus zum Wahlverhalten kann man inzwischen empirisch gut nachweisen. Dazu haben Forscher Schweizer Kindern im Alter zwischen 5 und 13 Jahren auf dem Computer zwei Fotos mit Gesichtern gezeigt und sie gefragt, wer von beiden der Kapitän auf einem Schiff sein soll. Bei den Personen handelte es sich um Kandidaten aus einer Regionalwahl in Frankreich. Das Ergebnis war verblüffend. Die Entscheidungen der Kinder stimmten zu 70% mit dem tatsächlichen Wahlergebnis überein, also stärker, als es durch puren Zufall möglich wäre.